schönste Gefühl des Menschen ist, ein Mensch zu sein. Ehrlich, du, deshalb latschen die auch alle hier im Zoo. Ja, tun Tiere begucken. Ich, weil anders merkt man das schon gar nicht mehr richtig. Ne, du, Mensch sein, ich heißt doch, den Tiere haushoch überlegen sein. Ich, und das ist ein Gefühl, das kann sich heute auch schon jeder kleine Geldbeutel leisten. Da ist natürlich auch ein bisschen Stolz bei. Nicht, dass man selber es bis zum Gliede der menschlichen Gesellschaft gebracht hat oder Tiere. Nicht, ja, genau genommen, doch nur bis zum Zoo. Ne? Hast du ein bisschen Mitleid mit den Kamele, dass die so doof sind? Oder Prise Überheblichkeit, wenn so eine alte Kuh in Leopardenfell an einem Tiger vorbeimarschiert? Also der Zoo, ne? Der ist sozusagen ein Freigehege der menschlichen Gefühle. Auch nicht so ein ganz breit getretener Irrtum, dass der Zoo für die Tiere da wäre. Ja, im Gegenteil, für die Menschen. So, die Tiere, die wären am liebsten zu Hause geblieben. Ja, aber die Menschen, die kommen freiwillig hierher. Und Vita, weißt du, was die hier am liebsten tun? Sich gegenseitig vergleichen. Guck mal, er sieht doch aus wie Onkel Ludwig. Mit seinen Specknacken. Der ist auch immer so am Glänzen. Die dagegen, die stehen ja rum wie unser Vorstand damals, wie der Egon Dröges mit der Vereinskasse durchgebrannt war. Müssen wir mal darauf achten. Das gehört beim Glücksgefühl des Menschseins wohl mit bei. Diese Ehrenkränkung mit Viehzeug. Die Ratten, Schmeißfliegen, Pinscher, Weißwurstkröte. Ein Affe. Nicht, der würde doch nie für seinen Kumpel sagen, du, Mensch, du, nicht, wenn der Drecksack meint. Ach, so weit sind die in ihrer Entwicklung nicht gekommen. Nicht, da hat wohl dieser englische Herr Darwin noch rechtzeitig den Daumen drauf gehalten. Ja, hier vorne zum Beispiel, gucken Sie mal, die klopfen sich da. Ne? Da würden sich Menschen so primitiv benehmen, doch nie. Herrschaften, die würden das Affengehege, aber ein klasse Boxring funktionieren. Und dann wieder Handschuhe, nicht? Sich auseinandernehmen, gegenseitig grün und blau, mit Schädelbruch und natürlich gegen Eintritt. Ne? Und die da, guck mal, die kloppen sich nur für zum Spaß und tun sich nicht mal bei weh. Junge, du, auf die Tour, da werden die die Menschenwürde aber niemals erringen. Ich, auf die Tour bestimmt nicht. Herrschaften, ich stehe gerade mit Gefühlen. Da stehe ich auf Du und Du. Ich kann dann am Tod nicht verknusern, wenn man sich um die Gefühle von anderen Leuten einen feuchten Dreck kümmern tut. Ich hatte zum Beispiel hier eine Stuhllehne, da hatte ich eines. Immer wenn ich mich dagegen lehnte, dann hat mich das hier hinten gedrückt. Ne? Noch kein Dollenschmerz, aber ein Gefühl, wie gesagt. Ja, jetzt, ich hin beim Hausarzt, lieber gleich beim Spezialist. Nicht, weil er könnte ein ganz fetter Hund sein. Also nicht der Spezialist, meine Malesse da. Und ich soll das ganz genau erklären. Ja, und er hatte vielleicht gut quaken. Wie ein riesen Wartezimmer bei diesem Facharzt. Überweisungsschein abgegeben, nicht, dann kriegt man da eine Nummer für. Und so kommt man sich dann auch gleich vor. Ne? Wartet mal stundenlang, nicht, und dann schicken sie einen wieder nach Hause, weil man nicht nüchtern wäre. Naja, nächsten Tag wieder hin, nicht, und dann geht das los. Nicht? Durchleuchten, Blutabnahme, dann Fahrradfahren, Mülleimer aufpusten, nicht, Drähte ankleben, Strom durchjagen, bis hin zu den Fußabdrücken. Ich sag zu den Fräulein, Fräulein, ich sollte noch mein Gefühl noch beschreiben. Wo ist denn nun endlich der Doktor? Jo, das wäre die Männerstimme beim Röntgen gewesen. Und ich sollte in eine Woche wiederkommen, dann wäre ich inzwischen ein Befund. Und dann habe ich den tatsächlich doch noch kennengelernt, diesen Spezialisten. So, Frau Baselgren, das sieht bei Ihnen ja alles sehr, sehr schön aus. Oder sind Sie englischen Geblütes? Heißt der Name etwa Base Green?